Konstanze! Eva klingelte mich frühmorgens aus dem Schlaf. Konstanze! Sie hatte mich noch nie Konstanze genannt. Ich heiße immer und überall Conny. Ich dachte, sie hat mal wieder ihre Schrullen, da wird sie unberechenbar. Sogar lyrisch. Nonsenslyrisch, sagt sie dann. Du musst sofort herkommen. Einer ihrer Rätselsprüche heißt, ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Das zitierte ich ja auch, während ich verzweifelt meine Autoschlüssel suchte. Leon ist weg. Die Malteser Bescherung. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Vielleicht schlafwandelt der Junge. Das fängt oft mit 10 Jahren an. Wann habe ich eigentlich mit dem Schlafwandeln angefangen? Das war nicht mit 10. Das muss viel früher gewesen sein. Vielleicht hat der kleine Leon auch die Unruhe seines ägyptischen Vaters geerbt. Und überhaupt waren das völlig verschlafene Gedanken. Khalid ist auch weg. Leons Vater, Abderrahman Khalid. Sie sagte immer nur den Nachnamen. Das Schwein hat Leon entführt. Das glaubte ich ihr nicht. Khalid hatte bestimmt nicht die Nerven, den Sohn zu entführen. Nicht jetzt. Hilf mir, Conny. Sie musste schon alles geweint haben, was in ihr steckte. Lief herum und knüllte Taschentücher. Hör mir zu. Setz dich. Ich wusste nicht, was ich sagen durfte und was nicht. Immerhin war ich Polizistin in einer Sonderkommission. Und wir ermittelten gegen Khalid in einer ganz anderen Sache wegen Mordverdachtes. Wie kannst du nur so da sitzen? Eva und ich sind seit früher Schulzeit beste Freundinnen. Obwohl sie aus reichem Haus stammt und ich aus kaputter Familie. Ich meinte, Leon übernachte vielleicht bei Freunden oder habe eine kleine Freundin. Khalid hat Leon mitgenommen, gegen meinen Willen. Das Ungeheuerliche. Eva und ich treiben seit eh und je ihr lyrisches Spiel. Diese Nonsenssätze oder Rätsel, keine Reime, einfach nur so Blödsinn. Mit Witz, mit hintertückischem Humor. Oder Verzweiflung. Wie jetzt, in dem Moment. Mach doch was, wenn dir schon nichts einfällt. Ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Werd nicht kindisch. Sie ging in dem Moment an mir vorbei, sah mich an, beugte sich herunter und knallte mir eine. Dann brach sie unvermittelt zusammen, wurde ohnmächtig. Ich schaffte sie ins Bett und nahm mir ihr Notizbuch vor, um möglichst viele Leute nun ebenfalls aus dem Schlaf zu klingeln. Es war ein wunderschön sonniger Montag. Ich hatte Evas Schwester gebeten, sich um die Verzweifelte zu kümmern, denn ich musste schließlich mal ins Kommissariat. Nicht nur wegen der Arbeit, sondern weil mein Chef Geburtstag hatte. Und wenn ich da schwänzte, wäre meine Probezeit ein Fiasko. Ich war die Neue bei der Soko. Ich bin eine gute Polizistin. Ich behaupte nicht, eine Spürnase zu haben oder Instinkt oder sowas. Nein, ich bin gut, weil ich mich reinknie und nicht locker lasse. Ich beiße, wenn's sein muss. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Schluss, aus! Der Chef hatte nicht nur Geburtstag, sondern auch schon einen Ehekrach hinter sich, wie er uns verriet. Seine Frau hatte in seinem Jackett die Visitenkarte eines Bordells gefunden und er hatte behauptet, das sei dienstlich. Just, den Bericht. Wenn's der Laune dient, Chef. Über diesen Ermittlungsbericht hatten sich Reiter und Just von Hagen schon am Freitag gefetzt. Ich überlegte, wie ich mich elegant verdrücken könnte. In einem sind wir uns ja einig. Das Elektronikunternehmen Alpha nennt sich Zulieferer für den Schiffbau. Ja? In Wirklichkeit ist es aber hauptsächlich im militärischen Bereich tätig. Abderrahman Khalid, ägyptischer Ingenieur, tötet den Geschäftsführer Kirchhoff und haut ab. Mit Unterlagen, die hochbrisant sind. Weshalb ja das BKA eingeschaltet ist. Wo ist also das Problem? Es geht um ein neues Forschungsprojekt. Die Geheimdienste mauern mit Details. Wir können aber nicht im Nebel stochern. Dem BKA liegen US-Hinweise auf eine arabische Terrorgruppe vor, die hinter dem Mord und dem Diebstahl stecken könnte. Dazu passt, dass dieser Ingenieur nach Kairo geflogen ist. Immer noch der Nabel der arabischen Welt. Ich sagte, im Nebel stochern. Als erstes müssen wir zur Firmenzentrale und die ist in Paris. Ich hätte dazwischen funken sollen. Dieser Khalid hat nicht nur Geschäftsführer Kirchhoff ermordet, sondern auch das Kind entführt, das er gemeinsam mit seiner Ex-Gefährtin hatte. Jedenfalls behauptet sie das. Aber das Wort Kindesentführung kam mir einfach nicht über die Lippen. Wie, und du hast nichts gesagt? Du hast deinen Mund nicht aufgekriegt? Die ganze Sache ist so heikel, dass ich sie nicht noch schlimmer machen wollte. Für dich, meine ich. Wieso soll er jemanden umbringen? Dem geht's doch nur um Rache. An mir. Du wirst noch zur Genüge belästigt und ausgequetscht werden. Und was geruhst du nun zu tun in aller Freundschaft? Ich habe meinen Urlaub umgebucht. Wie reizend. Eva, was gestern war, musst du auswendig lernen, hörst du? Es war doch längst aus zwischen uns. Er war auch schon ausgezogen. Gestern Nacht stand er plötzlich vor der Tür. Ich habe ihn reingelassen. Er wollte Papiere holen, die noch in der Wohnung waren. Und er sagte, er brauche sie, weil er ins Ausland müsse. Er sei in Todesgefahr, weil er Zeuge eines Mordes geworden sei. Die Aktenlage ist anders. Wie er das sagte, ist er mir so verletzlich und ängstlich vorgekommen. Naja, ich habe ihm die Papiere gesucht. Ich habe ihm ja immer sein Chaos geordnet. Die Zeit hat er genutzt, um mit Leon abzuhauen. Der fand das vielleicht aufregend, mitten in der Nacht. Was für Papiere? Darum geht's doch nicht, Conny. Die gab's wohl auch gar nicht. Gefunden habe ich jedenfalls nichts. Weshalb hast du ihm geglaubt? Ach, Conny, Khalid ist ein Meister darin, auf Mitleid zu machen. Affären mit anderen Frauen konnte er so darstellen, als wäre er geradezu vergewaltigt worden. Ich fliege übermorgen nach Kairo. Du musst mir nur das Geld fürs Ticket leihen, ich hab's nicht so dick. Geld habe ich genug. Und meine Kollegen dürfen nichts erfahren. Und dein Urlaub? Am Wörthersee. Oder Schliersee, ich weiß nicht mehr. Ich sag doch, ich hab's umgebucht. Ich dachte, du seist frisch verliebt. Weißt du, ich zähle solche Lover zu den Schnittblumen. In einigen Fällen erhält man das Visum am Flughafen. Schon sprachen mich Männer an, die mir auch in allen anderen Lebenslagen behilflich sein wollten. Ich kaufte mir sofort eine große Sonnenbrille und einen breiten Hut, um mich zu verstecken. Ich bildete mir ein, ich ginge unter einer Tarnkappe, flüsterte mir einen von Evas Rätselsätzen vor. Ich war so in Gedanken, dass mich niemand gesehen hat. Was ich auf der Polizeiakademie gern gebüffelt habe, ist Taktik und Strategie. Das planmäßige Vorgehen. Aber schon in Dürrenmatts Krimis las ich dann, wie sehr das Plänemachen den Zufall herbeilockt. Ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Dieser andere Scherz von Eva hat einen Wahrheitskern, der mir in Kairo sofort zu schaffen machte. Ich suche ein Kind, das der Vater entführt hat. Ich suche aber auch den Vater, der einen Mord begangen haben soll. Das Kind suchen, das kann ich nur im Urlaub machen. Und die Dienststelle darf es gar nicht wissen. Den Vater aber müsste ich dienstlich suchen, sonst sollte ich die Finger von der ganzen Sache lassen. Leider hatte Eva mir wenig über Khalids Herkunft sagen können. Er hatte ihr von Kairo erzählt, aber er war mit ihr nie hingefahren. Sie kannte seine Eltern nicht und nur Fetzen aus seiner Vergangenheit. Wie ist das Hotel? Sehr alt und sehr gemütlich. Hast du schon Kontakt mit der Botschaft? Ja. Hör mal, Eva, du solltest mich nicht anrufen. Ich muss mich erst zurechtfinden, ja? Hab schon verstanden. Das Hotel Victoria war vor allem laut, weil es in der Innenstadt lag, El Gomoria Straße. Bei der deutschen Botschaft hatte man keine Sekunde Zeit für mich. So machte ich mir erst einmal Kairos Topografie vertraut und studierte Tipps für Reisende. Was sie über den Umgang mit Behörden wissen sollten. Forsch und frech gehen sie direkt zum Behördenleiter, niemals zum Sachbearbeiter. Dessen Bürotür ist die Falltür ins Labyrinth. Alle Tricks sind erlaubt. Was sie als alleinreisende Frau beachten müssen. So wenig wie möglich durch zur Schau gestellte Weiblichkeit provozieren. Blickkontakt vermeiden. Rasieren sie Bein- und Armhaare, sofern diese zu sehen sind. Fremde nicht mit Handschlag begrüßen. Wenn sie auf der Straße eine Auskunft brauchen, fragen sie andere Frauen. Kaufen sie sich Gasspray. Auch Kaugummi, mit dem sie Löcher in Toiletten und Duschräumen zukleben. Was ich nicht bedachte, war die Kürze der Dämmerung. Plötzlich verdunkelte sich die Gasse, durch die ich ging. Sie schien endlos. Ich sah auch fern kein Licht, nur Häusermauern. Anscheinend musste ich irgendwann um eine Ecke herum. Ich konzentrierte mich so sehr auf das, was mir da vorn begegnen könnte, dass ich nicht nach rechts und nicht nach links horchte. Na, servus. Sie haben Mut. Was wollen Sie denn? Sie sollten hier nicht allein durch. Kommen Sie. Ist das Ihre Masche, Touristinnen als Lebensretter anzumachen? Sie werden mich ja kennenlernen, Frau Weiß. Diese Gasse erhellen aber auch Sie nicht. Das ist eine zur Fußgängerzone stilisierte Touristenfalle. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich heiße übrigens Huema. Geschrieben Hümer, gesprochen Huema. Ich hatte also keine Tarnkappe. Nur einen albernen Hut, den ich im Café auf einen Stuhl warf. Abgesehen vom blöden Witz mit meinem Namen machte der dicke Huema einen kultivierten Eindruck. Seine Augen waren sehr klar, seine Stimme war eigenartig warm, die Nase genießerisch. Sie sind heute erst angekommen. Er sagt es nicht als Frage. Ein Österreicher, eine originelle Type, wichtig tourisch und mit skurrilen Bewegungen. Im Nu hatte er für mich einen süßen Mokka geordert, den er Achwamers Boot nannte. Und für sich einen Zuckerrohrsaft, was ich nicht aussprechen konnte. Verstehen Sie mich nicht falsch, bitte. Ich belästige niemanden. Aber ich habe Sie beobachtet, wie Sie im Mogama recherchierten. Sie besitzen Ausdauer, Sie sind zäh. Das imponiert mir. Der Mann war mir schon tagsüber aufgefallen. Hell gekleidet, mit Hut und Seidentuch, sehr beleibt, was er mit Würde trug. Hatte er mich beschattet? Womöglich am Tahrirplatz im Bürokratenkomplex, genannt Mogama. Ich war von einer Behörde zur anderen gegangen und schwitzte wie noch nie im Leben. Ich hatte gemessen an der Hitze viel zu viel an. Ich mache nämlich Folgendes. Ich bin Beauftragter österreichischer Reiseveranstalter. Ich kontrolliere die touristisch nicht unproblematische Situation in Ägypten. Ein Job für Leute mit Fingerspitzengefühl. Er zeigte mir seine Hände, als sollte ich sie bewundern. Die begonnene Geste führte er elegant weiter in die Jackentasche, beförderte allerlei heraus, einen Kugelschreiber, eine Eintrittskarte, seinen Hotelzimmerschlüssel. Ich wohne natürlich auch in Victoria. Gemütlich, ja? Genau über Ihnen. Sein Schlüssel trug die Nummer 31. Huema zeichnete ein Skarabäus auf die Eintrittskarte für ein Museum. Ich erwartete einen Vortrag über ägyptische Mythologie. Noch während er zeichnete, wurde ein Kellner aufmerksam, kam an unser Tischchen und fragte nach weiteren Wünschen. Mir fiel auf, dass der Mann einen sorgfältigen Blick aufs Gezeichnete warf, nur kurz, während Huema einen weiteren Zuckerrohrsaft bestellte, obwohl sein Glas noch halb voll war. Schauen's, es geht mir um eine ganz bestimmte Hotellerie. Die hat so einen Skarabäus als Emblem. Ich würde jemanden wie Sie gerne als Helferin engagieren. Und jetzt laden Sie mich sicher auf einen Drink zu sich aufs Zimmer, um alle Einzelheiten zu besprechen. Geschmoren, Frau Weiß. Ich habe heute schon einige Mails und Telefonate mit Berlin gewechselt. Sie sind Kommissarin in der Probezeit, Sie machen in Kairo Urlaub und vor allem, auch Sie könnten Unterstützung gut gebrauchen. Einen, der sich im Nahen Osten auskennt. Ach. Am liebsten wäre mir jemand, der nicht alles gleich in die Welt hinaus posaunt, Herr Huema. Aber selbstverständlich. Wie wäre es mit einem kleinen Nachtbummel zur Einstimmung? Ich bin müde. Ich werde mir Ihre Angebote durch den Kopf gehen lassen. Ich bringe sie noch, Frau Weiß. Es gefiel mir nicht, wie er mit so einer aufregenden Stimme dauernd Weiß zu mir sagte. Ich fürchtete, er würde gleich wieder einen Namenswitz machen und bat ihn, mich Conny zu nennen. Angenehm. Poldi. Erst später erinnerte ich mich an ein Detail. Der Kellner war nur ganz kurze Zeit da gewesen. Wir zahlten bei einem anderen. 2 Stunden später durchsuchte ich Huemas Zimmer systematisch. Ich nahm mir Zeit. Ich fühlte mich forsch wie bei einem Behördenchef. Sollte Huema mich überraschen, würde mir schon etwas einfallen. Ich ging gründlich zu Werke. Huema hatte mit seinem Beruf gelogen. Es gab zwar Broschüren, aber keinerlei Aufzeichnungen über Tourismus oder gar touristische Probleme. In einem Buch mit dem Titel »Die Schlacht um Malta im Zweiten Weltkrieg« steckte ein Zipfel Papier. Ich zog daran und hatte ein Foto in der Hand. Es zeigte zweifelsfrei den 10-jährigen Leon Moll. Ich fühlte mich von der eigenen Freundin gedemütigt. Khalid? Ich bin's, Conny. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich auf die Schnauze falle. Eva, ich dachte, du hättest Vertrauen zu mir. Stattdessen schickst du mir einen Privatschnüffler nach Kairo. An meiner Stelle würdest du auch nichts unversucht lassen, Conny. Ich will mein Kind. Du hast ihm alles über mich auf die Nase gebunden. Kein Wort. Er weiß nichts von dir. Lüg nicht, er weiß alles. Wie kommst du überhaupt zu diesem Huema? Er hat mich angerufen. Nach dem, was er sagte, machte er einen cleveren Eindruck. Ich habe ihn schließlich zu mir eingeladen. Er sagte, er hat Beziehungen zu Kripo. Er wusste alles über den Mord und dass Khalid verdächtigt wird und Leon entführt hat. Er hat mir seine Dienste angeboten. Versteh mich doch, Conny. Das geht nicht gegen dich. Hast du denn was rausgekriegt? Okay. Du tust mir jetzt einen Gefallen. Du sagst diesem Kerl, falls er dich anruft, keinen Ton, dass ich ihn durchschaut habe. Ich werde mich mit ihm verbünden, wenn es sein muss. Aber er darf es nicht wissen. Auf keinen Fall. Ist das klar? Mhm. Ja, Conny. Jeder weiß, dass in Kairo der Tourist als wandelnde Bank betrachtet wird und der Straßenverkehr höllisch ist. Ich nahm mir also vor, Taxifahrer auf gar keinen Fall streitsüchtig zu behandeln. Trotzdem stutzte ich, als wir statt ins Botschaftsviertel auf der Insel El Gezira über die Samalek-Brücke von der Insel wegfuhren. Der Mann rechtfertigte den Umweg schlicht damit, dass ich diesen Ausblick unbedingt genießen müsste. Ehe ich mich ärgern konnte, lächelte er und legte eine Hand ans Ohr. Tiere der Wüste, sagte er. Da hörte ich sie auch. Löwen und Elefanten. Auf dem anderen Nilufer. Natürlich gab es da keine Wüste, aber einen Zirkus. Ich erinnerte mich an Leons Begeisterung. Eva und Khalid waren mit dem Jungen in jede Zirkuspremiere gegangen. Es wäre sowieso besser gewesen. Ich hätte mit dem Taxifahrer einen hübschen Ausflug gemacht und die Botschaft gemieden. Ein Kind zu suchen war außerhalb des diplomatischen Weltbildes. Und die Bitte, meine dienstlichen Fragen vertraulich zu behandeln, da ich ja im Urlaub sei, war für den vornehmen Attaché wohl Futter für Intrigen. Jedenfalls war das das Einzige, was er sich notierte. Rosenöl und Weihrauchwolken. Ein verwirrendes Gassengewühl und Kairos Luft. Dichtes, schwarzes Gemisch, das die Innereien angreift. Es ist heuer schon unerträglich. Sie wollen mir doch nicht etwa Kairo zeigen, Poldi Huema. Ich dachte, wir gehen in das ominöse Hotel, das mit dem Skarabäus. Das lässt sich mit dem Angenehmen verknüpfen. Sie können als Frau doch nicht allein in ein Kaffeehaus. Übrigens weiß ich inzwischen, wer der Hotelbesitzer ist. Ismail El Askar. Man müsste nun herausfinden, wo er wohnt. Und wie man an ihn herankommt? Nicht ganz. Ich habe mir sagen lassen, der Schwiegersohn sei wichtiger. Bei den Geschäften, die nicht ganz koscher sind, ja. Koscher ist das falsche Wort in Ägypten, liebe Conny. Er schleppte mich von einem Achwa, also Kaffee, zum nächsten. Ich weiß nicht, was er von mir wollte. Niemand schaute mir ins Gesicht. Ich spürte, alle starrten mein langes, allzu blondes Haar an. Ich trottete mit wie ein Lamm, aber nur, weil ich das Gefühl hatte, Huema sei mir bei der Suche nach dem kleinen Leon einige Schritte voraus. Ich würde dahinter kommen, was er wusste, wenn ich den richtigen Moment erwischte. Der Höhepunkt kommt noch. Es gab recht eigenartige Cafés, spezielle sozusagen. In einem saßen lauter Männer, die sich in Gebärdensprache unterhielten. In einem anderen saßen nur besonders alte Männer vor ihren Wasserpfeifen. Im Café der Siechen halten sich nur Versehrte, Behinderte, unheilbar Kranke auf. Sie werden vom Krankenhaus der Universität gebraucht. Studenten lernen an ihnen, aber nur, wenn sie sie bezahlen. Und die Siechen kennen sich auf ihrem Gebiet besser aus als jeder Studierende. Es sind professionelle Kranke. Sie stehen auch bei den Examen zur Verfügung. Und wenn ein Student seinen Profisiechen genug bezahlt hat, hilft der ihm mit Leichtigkeit durch die Prüfung. Fragen Sie mich, ob ich trockenen Husten habe, flüstert der Sieche dem Prüfling zu. Mit Auswurf. Und Sie können mit meiner Herzinsuffizienz punkten. Als mein Handy klingelte, merkte ich, wie Huema die Ohren spitzte. Ich fürchtete, Eva würde mich ausgerechnet jetzt wieder anrufen. Reiter! Chef? Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Am Swimmingpool. Ich wusste nicht, wo ich telefonieren sollte. Ich wollte von Huema weg, aber überall standen mir ägyptische Männer im Weg oder ich ihnen. Draußen in der menschenüberfüllten Gasse verstand ich Reiter dann fast überhaupt nicht mehr. Dass Sie heimlich in Kairo herumrecherchieren, hat mir die Botschaft gesteckt. Ich hoffe, Sie pushen uns nicht ins Handwerk. Ich bin im Urlaub. Na gut, können Sie nicht von irgendwo zurückrufen? Ich verstehe Sie nicht. Erst wollte mir Edmund Reiter den Aufenthalt in Kairo glattweg verbieten. Ich war natürlich stur, bis er den Spieß umdrehte. Ich solle mich um den wirklichen Fall kümmern, wenn ich schon mal hier sei. Der Mann, der den Geschäftsführer Kirchhoff tötete, also Ingenieur Khalid, war an der Entwicklung einer neuen Radarüberlistung beteiligt. Und was muss ich mir darunter vorstellen? Das würde ich an Ihrer Stelle erst gar nicht versuchen. Ich will es mal so sagen. Wie im Flugzeugbau lässt sich auch eine Radartarnung für Schiffe entwickeln. Ich vergleiche das am besten mit den amerikanischen Tarnbombern. Vielleicht können Sie sich das ja vorstellen. Ist natürlich ein völlig schiefes Bild. Die Brisanz der gestohlenen Unterlagen besteht dann wohl darin, dass Terroristen etwas tarnen könnten. Und was bitte? Wenn der Luftraum gegen terroristische Angriffe immer besser geschützt wird, können die Teufel auf die Idee kommen, probieren wir es mal vom Meer aus. Aber geht es bei Tarnbombern nicht darum, dass die Haut speziell beschichtet ist, dass ein besonderes Oberflächenmaterial entwickelt wurde? Ja, aber das ist eine andere Branche. Bei Khalid geht es um Elektronik. Kirchhoffs Firma war da innovativ. Wir versuchen in diesem Bereich des Mordfalls Köder auszulegen. Ich habe Just von Hagen in Marsch gesetzt. Sie holen ihn morgen 13 Uhr am Flughafen ab. An diesem Abend ging ich zum Hotelfriseur und ließ mir die langen Haare abschneiden. Er tat es mit Entsetzen. 1000 Männer würden doch sehnsüchtig nach solchen Haaren ausschauen, noch dazu nach blonden. Ich sagte, das einen Tag lang zu erleben sei genug. Erleichtert schritt ich in die Bar. Sie weinen ja, weil Ihr Haar ab ist. Ich weine nicht. Ich trage Kontaktlinsen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich meine, dass Sie da weinen. Die sind noch neu. Also, wenn Sie mich fragen, ich würde eine Brille tragen, wenn ich müsste. Finde ich hinderlich. Lassen Sie doch lasern, dann sehen Sie wieder. Haben Sie jetzt den Schwiegersohn gefunden? Na, servus, Sie sind ja empfindlich. Ich weiß nämlich inzwischen, wo die Familie El Askar wohnt. Ach, und woher, bitteschön? Vom Friseur? Jetzt gehen's her. Samalik. Ein Villenviertel. Betuchte Gegend. Jesus Maria, Sie sind ja Geld wert. Nehmen Sie das bitteschön nicht als Verführungsversuch, schöne Frau. Dann rufen Sie Ihre kostenlosen Finger zurück, Uema. Sie tun mir leid, Kollegin. Tja, vielen Dank. Der schöne Urlaub. Hagen und ich passen nicht zusammen. Doch er benahm sich freundlich, sachlich, kollegial. Ich erzählte ihm schließlich alles, auch von Uema und auch von der Spur ins Villenviertel Samalek. So geht das aber nicht. Sollen wir da etwa hinfahren und an der Haustür klingeln? Wir müssen die Hierarchie aufmischen. Reiter und ich haben gut vorgearbeitet. Da stehen uns die Türen offen. Und Huema müssen wir auf der Stelle abhängen. Einen Huema wird man nicht los. Am selben Abend hingen sie an der Bar und übertrumpften sich mit ihren Sportverletzungen. Hagen war bis zum Achillessehnenriss im Polizeifußball ein Ass gewesen. Huema im Reitsport Steißinvalide geworden. Ich hatte nun zwei Hähne auf meinem Hühnerhof, ganz klassisch. Ich wäre gern am Ball geblieben, also am dicken Huema, aber Dienst geht vor Schnaps, sagte Hagen. Und so trottete ich mit dem Herrn Kollegen 2 Tage lang durch die Beamtentrutzburg am Tachierplatz. Ich liebe Deutschland. Rommel, Wüstenfuchs, Fennek. Auf Arabisch. Die Sache lässt sich also beschleunigen. Just von Hagen ist knapp 190 Zentimeter groß, athletisch gebaut, mit zackigen Gesten, einer Nase, als hieße er Prinz Louis Ferdinand und Absolvent mehrerer Kurse »Wie setze ich mich durch?« An mir liegt es nicht. Die ausführliche Nase war das einzige verbindende Merkmal. Ansonsten hätte der Gegensatz zum hohen Beamten Nagib nicht größer sein können. Weich und flexibel schien Nagib die Welt zu betrachten. Er ließ die Dinge sich entwickeln, um dann im letzten Moment einzugreifen und unumstößliche Entscheidungen zu treffen. Eine gute Viertelstunde hampelte mein Kollege vor dem Ägypter herum, entschlussfreudig, durchsetzungsfähig und völlig vergeblich. Auch die ägyptische Regierung müsste ein Interesse daran haben, Terroristen an der Entwicklung von radarresistenten Schiffskörpern zu hindern. Wir sind in der Bekämpfung des Terrorismus erfolgreicher als der Westen, wenn ich Ihnen das sagen darf. Khalid hat in Deutschland an der Entwicklung eines Tarnprojektes mitgewirkt. Und er hat einen Mord begangen. Ein Kollege war kürzlich in China und kam zurück und meinte, die sehen ja alle gleich aus. Die Chinesen. Sie saßen einander an einem Schreibtisch gegenüber. Mich hatte Nagib auf ein niedriges, rundes Sitzpolster platziert. Vielleicht, um jeden Blickkontakt auszuschließen, wie man Reiseführer die alleinreisenden Frauen warnt. Von da unten besah ich mir vor allem die Beine. Die von Jost wackelten nervös und straften seine beherrschten Arme Lügen. Nagib kratzte sich mit dem rechten großen Zehennagel den Ballen des linken Fußes. Das schien ihm irgendeine Erleichterung zu bringen, denn sein Gesicht strahlte immer stärker. Kennen Sie die Geschichte von Goha und seinem Nagel? Der Mann war anscheinend mit seinem Fußballen zufrieden und schlüpfte entschlossen in die Sandalen. Goha brauchte eines Tages Geld und vermietete ein Zimmer. Einzige Bedingung, ein Nagel an der Wand sollte ihm weiterhin gehören. Ahnungslos zog der Mieter ein und Goha kam alle 5 Minuten herein, um irgendetwas an dem Nagel auf- oder abzuhängen. Rein und raus, raus und rein, eine Nervensäge. Was will ich sagen? Man nennt Sie bei meinen Kollegen Goha und der Nagel. Man nötigt uns ja leider zum Antichambrieren, Herr Nagib. Nagib. Nagib, Nagib, Nagib. Darf ich Sie in aller Höflichkeit nochmals auf den internationalen Haftbefehl hinweisen? Mord und Wirtschaftsspionage. Ich versichere Ihnen, wir haben nichts unversucht gelassen, obwohl der Mann ja nicht hier im Lande gemordet hat, sondern bei Ihnen. Natürlich sind wir Ihnen behilflich. Wenn ich nur wüsste, wer Ihr ominöser Mr. Abderrahman Khalid ist. Was soll denn nun das wieder heißen? Was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist die unumstößliche Tatsache, dass es Ihren Herrn nicht gibt. Nagib schnippte einen Aktenstoß beiseite, seine Miene war eindeutig. Er hatte diesen von Hagen erledigt. Nun wandte er sich mir zu. Ich hatte das Gefühl eines unguten Interesses an mir. Glauben Sie mir, junge Frau, wir haben sämtliche Abderrahman Khalids überprüft. Auf keinen treffen Ihre Angaben zu. Dann versteckt er sich vielleicht hinter einem anderen. Junge Frau, Sie schütteln die falsche Palme, wenn Sie diesen Herrn in Ägypten suchen. Ihr Kollege wird in der Bürokratie versumpfen. Sie ist hier die reinste Höllenplage. Er hat sich wütend ins Hotelzimmer eingeschlossen und telefoniert nur noch. Sie sind also kein Stück weitergekommen? Doch. Nagib geleitete uns nicht nur zur Tür, sondern er flüsterte mir sogar ins Ohr. Meine Frisur gefalle ihm. Ist nicht wahr. Dieser Bürstenschnitt. Er sei ein moderner Ägypter, meine Kurzhaarfrisur finde er umwerfend, er würde mir gerne Kairo zeigen. Aber dafür habe ich ja schon Sie, lieber Hoema. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, halten Sie sich alle diese Beamten auf Distanz. Und was machen wir stattdessen? Nur Geduld. Morgen weiß ich mehr über diese Hotelfamilie El Aska. Halten Sie sich bereit. Ich beschloss, ganz gegen Hoemas Rat, Nagib entgegenzukommen. Sie laufen einer Fata Morgana entgegen. Der Zauber Ägyptens? Der die Sinne schwindeln macht und ihnen Geheimnisse vorgaukelt. Davon ist nichts wahr. Der Hotelier El Askar gehört zu den wichtigsten Familien Kairos. Da ist nichts, was die Sonne zu scheuen hätte. Jost hatte meine Idee hirnverbrannt gefunden. Wir seien nicht in Paris oder Rom, wo ein Flirt zum Essen passte. Doch schon beim Hors d'œuvre hatte ich den Eindruck, Nagib flirte mit mir, um uns zur Rücknahme des seiner Meinung nach falschen Haftbefehls zu überreden. Wollen wir nicht über uns sprechen? Ich bin ein moderner Mann. Ihr Kopf drückt Kraft aus, Willenskraft, Energie. Ganz anders als die Ägypterinnen. Die schmelzen vor Weichheit wie Honig. Und der Mann verausgabt sich, um all das Weiche irgendwie zusammenzuhalten. Der Mann kann nie ausruhen. Beim zweiten Hauptgang korrigierte ich meinen Eindruck. Es schien eher so, als ob Nagib glaubte, mit einer europäischen Frau flirten zu müssen, um ihr begreiflich zu machen, was sie zu tun habe. Wollen wir uns nachher einen Tanz anschauen? Was ist mit El Askars Schwiegersohn? Der wurde überprüft. Das weiß ich, denn meine Abteilung war beteiligt. Abdelmansour hat in Frankreich studiert und in Deutschland gearbeitet. In Ägypten steht ihm eine glänzende Karriere offen. Dieser Abdelmansour nannte sich in Deutschland Abderrahman Khalid. Mag ja sein, dass er sich wie andere junge Männer aus Nahost einen Kampfnamen gegeben hat. Oder für irgendeine Tapferkeit erhalten hat. Vielleicht für eine islamistische Tapferkeit, Herr Nagib? Mansur ist der Liebling seines Schwiegervaters, der ihm die Karriere finanziert hat. Den Mentor hintergeht man nicht. Und wo ist Herr Mansur? Er ist soeben aus Europa zurückgekehrt. Mit einem männlichen Bastard, wenn Sie verstehen. Für den Schwiegervater ist der Enkel ein kostbares Geschenk, denn die Familie leidet unter dem Fehlen von männlichen Erben. Sie sind noch nicht verheiratet, schätze ich. Och, Ägypten könnte mich schwach machen. Was bedeutet ein Skarabäus? Ein weit verbreitetes Zeichen. Der Bote der Wiedergeburt und des Glücks. Niemals ist Abdel Mansur ein Terrorist. Reisen Sie ab. Beim Dessert aber war ich mir sicher. Nagib würde sogar seinen eigenen Schwiegersohn verraten, wenn ich mit ihm käme und ihn ausruhen ließe, so nachdrücklich ich könnte. Das konnte er haben. Ich ging mit. Ich warte seit Stunden. Ich habe wenig geschlafen. Sie waren doch nicht etwa mit Hohemmer unterwegs? Nein. Ich habe mich mit allen Informationen über die Familie El Aska versorgt und bin müde. Wie soll ich denn das jetzt wieder verstehen? Gestern schon habe ich mich an den Zirkus erinnert, der gegenüber den Villen von Zamalek liegt. Und jetzt weiß ich, dass die Zirkussaison am Wochenende beginnt. Der ägyptische Nationalzirkus hat Saisonpremiere. Und die Familie Eraska wird ihre Loge einnehmen und ein kleiner Junge wird dabei sein. Und ich fresse einen Besen, wenn das nicht Leon Moll sein wird. So müde sehen Sie eigentlich gar nicht aus. Eher zufrieden. Sie sehen gut aus, Conny. Ach. Ist was mit Ihren Augen? Keine Kontaktlinsen, wenn Sie das meinen. Ich trage jetzt stundenweise meine alte Brille. Aber im Moment trage ich gar nichts, wie Sie sehen. Ein nackter Blick von Ihnen. Jetzt heißt es aber, hurry up, Kollegin. Mit Huema, als Verbündeten. Okay, sehe ich ja ein. Also ich stelle mir das so vor. Huema und seine Helfer sondieren das Terrain, schirmen uns vor Überraschungen ab. Sobald wir durch eigenen Augenschein den Beweis haben, dass es sich um Khalid und Leon handelt, bestehen wir auf Festnahme, gemäß Haftbefehl. Sagen Sie das, Huema. Ich gab das an Hoema weiter. Er nickte zu allem. Wie ein Alpenhirsch, der endlich röhren will. Okay, macht nichts auf eigene Faust, Leute. Ich sah den kleinen Leon zuerst. Zwischen zwei Leibwächtern wirkte er besonders klein und eingeschüchtert. Er zog die Männer zu den Raubtierkäfigen. Der Vater steht an der Kasse. Hat noch zwei Bodyguards, macht vier zusammen. Huema hatte seine beiden Helfer mit. Den einen erkannte ich. Es war der angebliche Kellner aus dem Kaffeehaus. Ich ging Leon nach, wie von einem Magnet angezogen. Auch sein Vater folgte ihm, Khalid, alias Mansur. Sieht aus wie ein Hund. Hm? Gar nicht wie ein Hund. Ich will zu Mama. Ach, schau doch. Schau doch, wie lustig die alle sind. Ich will aber zu Mama. Jetzt aber nicht so rum. Bleib stehen. Lass mich los. Bleib stehen. Ich bleibe zu Mama. Du sollst hier bleiben. Leon! Das Ganze glitt uns aus der Hand. Das Kind lief in eine Gasse zwischen den Käfigen. Huema stand plötzlich hinter Khalid. Nur wenige Meter entfernt. Da ist das Schwein. Knall ihn ab. Musa, schnell. Jost sprang in die Gasse, schnappte sich den Jungen, nahm ihn hoch und lief mit ihm zu unserem Mietwagen. Huema verschwand mit seinen beiden Helfern in der entgegengesetzten Richtung. Ich blieb übrig. Ich versuchte mich bei Khalid in erster Hilfe. Die Leibwächter schossen ziellos in der Gegend herum. Einer packte mich plötzlich am Arm. Der verletzte Khalid schaute hoch. Helfen Sie mir. Ein Krankenwagen. Schulter. Ein Krankenwagen. Schulter. Oglubi Surasa Yaratisa. Ich riss ihm das Hemd auf. Alles ging mir gleichzeitig durch den Kopf. Ausgerechnet Jost, von dem ich dachte, das Kind sei für ihn nur ein Klotz am Bein, kümmerte sich um nichts anderes als diesen Jungen. Huema, der angeblich das Kind retten wollte, hatte es in Wahrheit auf Khalid abgesehen. Und ich? Nun, ich konnte meinen Job nicht vergessen. Ich fragte den Verletzten unverblümt, ob er in Berlin einen Mann getötet habe. Er schüttelte den Kopf und starb. Ich hoffe, die Polizei hat Sie korrekt behandelt. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben, Officer Nagib. Ist es notwendig, dass wir so förmlich werden, Miss Weiss? Wir haben Ihnen Probleme verursacht. Ich werde Ägypten sofort verlassen. Es wird mich selbstverständlich traurig machen, Constanze. Sie haben ja noch Urlaub. Er war bewundernswert. Da eine zweite Liebesnacht nicht in Frage kam, versteckte er seine Zuneigung in beruflicher Hilfsbereitschaft. Wir haben ein Video vorbereitet. Ihr Kollege ist übrigens auch wieder eingetroffen. Hallo. Voilà. Ist der Junge zu Hause, Just Hagen? Ich habe das Kind sofort nach Berlin gebracht, bevor jemand das verhindern konnte. Das war Maßarbeit. Ich war wegen Leon Moll erleichtert. Der Junge war endgültig in Sicherheit. Guten Tag überhaupt, Kollegin Weiß. Und ich bin von Pontius zu Pilatus gerannt, um Sie rauszuholen. Was heißt Pilatus? Sie sind hier nicht in Jerusalem. Und wenn ich Ihnen was sagen darf, Ihre Dienststelle war zu sehr auf den einen Täter konzentriert. Aber schon hatte ich wieder ein ungutes Gefühl. Gleich würden die beiden Männer einander die Rolle meines Befreiers streitig machen. Welcher Prinz hat mich erlöst? Oder welcher Hahn würde lauter krähen? Ein Mord war aufzuklären. Warum sind Sie zurückgekommen? Die Ermittlungen haben das ergeben. Der Mord an Kirchhoff und der Diebstahl von Schiffsunterlagen haben eine sonderbare Spur erbracht. Nach Malta. Sie hätten die Häfen des Mittelmeeres im Auge haben sollen, nicht Kairo. Dann wären wir uns nicht begegnet. Lassen Sie doch nun endlich das Video abfahren, Officer. Und Sie, Kollegin, schauen genau hin, denn Sie werden mich nach Malta begleiten. Ich bin im Urlaub. Ach gut, ich mache das gern allein. Die Festungsmauern von Valletta, sie feiern irgendeinen Heiligen. Schauen Sie auf die Manuel-Insel, die kleine Insel mitten im Hafen. Yacht, Yard? Eine Schiffswerkstatt. Dafür ist Malta berühmt. Ich habe das Band von unserem Geheimdienst. Ich kann es Ihnen nicht ausleihen. Heute Morgen ist dort ein libysches Schnellboot explodiert. Ich hatte eine lange Leitung. Nicht verwunderlich, nach Verhören und schlaflosen Nächten in einer Polizeizelle. Jost war dagegen vorschnell, wie immer. Dabei behauptet Libyen, es unterstütze keine Terroristen mehr. Der Schiffseigner ist aber kein Libyer. Es ist ein Deutscher mit Namen Geißler. Die Explosion selbst war nicht gefilmt worden. Nur der Aufmarsch von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Nagib brach die Vorstellung ab, umarmte mich, so zart, dass es linkisch wirkte. Ich nehme an, Sie werden doch nach Malta fliegen. Als Urlaub, ja, sicher werde ich das. Dann kann ich Ihnen ein Hotel in Valletta empfehlen, mit Blick auf die andere Seite des Hafens. Und mit weniger Touristen als üblich. Ich gab ihm einen Kuss, trotz Just von Hagen. Und obwohl 6 Männer herbeieilten, um sich das Schauspiel anzusehen. Ich telefonierte mit Eva, hörte mir ihren Dank an und schaltete ein für allemal mein Handy aus. An Just Hagens Ermittlungen in Malta würde ich mich niemals beteiligen. Ich wollte ein Kind retten. Und habe einen Mörder zu seinem Opfer geführt. Meine Probezeit bei der Polizei ging kläglich baden. Und bei der Vorstellung von Baden sagte ich mir trotzig, ich habe Urlaub. Ich bin außen vor, wie Just von Hagen das nennen würde. Aber eigentlich bin ich es Khalid schuldig, herauszufinden, warum er getötet wurde. Excuse me, Banker, Investigations, Deutsch, Versicherung, Journalistin. Dass ich einen besonderen Instinkt für Kriminelle hätte, will ich nicht behaupten. Aber Kollegen erkenne ich auch in Zivil. Schon im Flugzeug bemerkte ich 3 maltesische Bordsheriffs. Und dieser quirlige Herr im deutsch-maltesischen Wirtschaftsclub war klar erkennbar ein Polizeioffizier. Ich hätte mir natürlich denken können, dass er ebenfalls eine feine Nase für Polizisten hatte und das nur höflich versteckte. Ich wurde gebeten, Ihnen behilflich zu sein. Sie haben sich nach Unglücksfällen im Yachtyard erkundigt. Ist das richtig? Wir stellten uns vor. Statt einer Berufsangabe erzählte ich, dass ich im Hotel British abgestiegen sei und lobte die Aussicht über den Grand Harbor. Um 11 am Abend läuft die Fähre aus Sizilien ein. Ein grandioses Schauspiel. Ich hatte einen Spaziergang gemacht, die St. Paul Street und die Merchant Street hinab zur Republic Street. An einer Kreuzung sah ich den German Maltese Circle und hatte die Idee, wie ich an Informationen käme. Doch nach nur 2 Gesprächen tauchte Commissioner Fennec im Club auf. Er war von barocker Eleganz, gedrungen und pausbäckig, ein bauchiger, pfiffiger mit 50er. Er erzählte, dass er in jungen Jahren bei der britischen Rheinarmee gedient habe und mit den Deutschen sehr vertraut sei. Der Name meiner Familie, Fennec, bedeutet, dass wir von den Phöniziern abstammen. Ansonsten heißt Fennec Kaninchen und kommt aus dem Arabischen. Ich komme gerade aus Kairo. Da heißt Fennec Wüstenfuchs. Das würde Ihnen gut stehen, Mr. Fennec. Und wie können Sie mir helfen? Tja, auf Manuel Island gab es 3 Unfälle. In 20 Jahren allerdings. Einmal war es eine Bombe. Das 2. Mal ein Bandenkrieg, dem mehrere Yachten zum Opfer fielen. Und über den jetzigen Unfall dürfen Sie nichts sagen. Ist das richtig? Ich nehme an, Sie interessieren sich für die deutschen Mitglieder des German Maltese Circle. Und sagen Sie jetzt nicht, das ist richtig. Gehen wir lieber ein paar Schritte. Der Abend wurde kühl. Im Park Upper Baraka Gardens, hoch über dem Grand Harbor gelegen, beendeten wir das Versteckspiel und ich sagte Mr. Fennec, was ich in Kairo von Officer Nagib erfahren hatte. Er schien nachzudenken, bis ich bemerkte, dass er das einlaufende Schiff aus Sizilien beobachtete. Als habe er mich vergessen. Herr Geisler besitzt die Firma Electronic Geisler Incorporated. Tätig in Berlin, Wien, Paris und Valletta. Spendables Mitglied im German Maltese Circle. Spricht laut und lacht viel. Verzeihen Sie, solche Deutschen erinnern uns sofort an die 2,5 Jahre Krieg um Malta, 41 bis 42. Soll ich Sie mit ihm bekannt machen? Um Himmels Willen, nein. Besorgen Sie mir ein Foto des Herrn. Sie haben im German Maltese Circle allzu unauffällig nach einem Herrn recherchiert. Okay. Ich habe ein Foto. Hier gratuliere ich ihm zum Geburtstag. Oder er mir, ich weiß es nicht mehr so genau. Das ist ein Irrtum. Der da heißt Hoema, ein Österreicher. Sie können von mir nicht verlangen, dass ich Deutsche und Österreicher auseinanderhalte. Unsere Beziehung war seltsam. Im Club hatte er ständig Süßigkeiten genascht, mir maltesisches Nougat angedreht, das den Mund verklebt. Sein breiter Kopf war immer dicht an meinem, aber nicht als Anmache, eher väterlich, wie zu einem Kind. Er telefonierte auch mehrmals offenbar mit seinen Kindern oder Enkeln, ein Mann, der an allem teilhaben will, was vielleicht lustig werden könnte. Jetzt aber ging er 2 Schritte vor mir und sprach nur mit rückwärtigem Kopfverdrehen. Ich bringe Sie ins Hotel. Oh, das wäre schade. Ich würde gern noch was sehen. Wir müssen ja nicht über Hoema reden. Geisler. Wenn es Ihnen recht ist, zeige ich Ihnen die Opernruine. Er hakte mich sogar unter. Nein, er hakte sich bei mir ein. Wie eine clowneske Kolumbina. Valletta war im 2. Weltkrieg zu 95% zerstört. Die deutsche Luftwaffe. Die Vereinten Nationen finanzierten den Wiederaufbau. Alles sieht aus wie im 17. Jahrhundert. Nur die Oper musste eine Ruine bleiben. Denn dort hatte Mussolini Maltas Anschluss ans faschistische Italien verkündet. Moment, ich habe ein Steinchen im Schuh. Tabone! Fennec hatte versteckte Begleiter. Das war mir nicht aufgefallen. Polizisten, die jetzt hinter Flüchtenden in eine Seitenstraße rannten. Vielleicht hatte der Stein im Schuh mir das Leben gerettet, weil ich mich abrupt bückte, was einem da so durch den Kopf geht. Steckt Hoema dahinter? Warum hat er mich da nicht gleich in Kairo umbringen lassen? War keine Zeit? Erschrak er, als ich in Malta auftauchte? Sollte ich Fennec meine Spekulationen sagen? Es ist schon das 3. Mal, dass auf mich geschossen wird. Mr. Fennec, ich glaube, das galt mir. Chef? Ich lasse Ihnen gern die Ehre. Und jetzt werden wir zu Ihrem Hotel gehen. Werden wir? Der Platz am Großmeisterpalast wird von Tauben und Touristen beherrscht. Fennec berichtete mir, man habe die Männer leider noch nicht gefunden. Valletta und die Vorstädte seien voller Höhlen. Sind Sie mir böse? Sind Sie mir böse? Wissen Sie, seit den Zeiten der Johanniter gibt es eine Unmenge unterirdischer Vorratskammern, Wasserreservoirs, Fluchtlabyrinthe. Im Weltkrieg hausten 10.000 in diesen Höhlen. Aber die geschossen haben, wie sind die entwischt? Meine Leute haben den Palazzo hinterm Archäologischen Museum in Verdacht. Der hat eine unrühmliche Vergangenheit. Doch heute ist eine deutsche Firma Mieter mit wichtigen Beziehungen. Dr. Rose heißt der Firmenrepräsentant. Schöner Name, ist es nicht so? Kommen Sie mit. Ich habe ein Büro in der Auberge de Castilla y León. Es war technisch hochmodern. Eigentlich fand ich das spätkolonialistische Büromöblement viel interessanter. Aber ich musste ja an den Computer. Officer Tabone machte mir Platz. Ich mähte das Foto, das Hoema zeigte, an die Pariser Firmenzentrale von Alpha. Mit Verweis auf den Mordfall Kirchhoff in der Berliner Firmendependance. Und nach kurzem Widerwillen mähte ich auch an meinen Chefreiter in Berlin. Daten über die Firma im Palazzo hinterm Museum. Ich hatte Mr. Fennec gebeten, mir den Ort der Explosion zu zeigen. Er hatte sofort eingewilligt und seinen Mitarbeiter Tabone benachrichtigt, der dort immer noch mit der Spurensicherung zu tun hatte. Fennec hatte allerdings die Gelegenheit benutzt, mir per Hubschrauber halb Malta aus der Vogelperspektive zu zeigen. Sehen Sie sich all diese gewaltigen Festungen um den Hafen herum an. Wenn ich bedenke, dass trotz der mächtigen Verteidigungskunst Malta kampflos an Napoleon ausgeliefert wurde. Es war übrigens ein deutscher Großmeister, der kapitulierte. Es war schön. Aber ich wurde nervös. Fennec lenkte immer gern ab. Dabei hatte er eine unberechenbare Art, mal clownesk, mal suffisant zu reagieren. Er atmete prächtig ein und aus, als wechsle seine Bauchigkeit ihre Gefühle. Da! Die Stadt Mostar! Die Kirche hat eine gewaltige Kuppel! Im Krieg warf ein deutscher Pilot mitten in die vollbesetzte Kirche eine Bombe! Wie durch ein Wunder explodierte sie nicht! Aber das erfuhr der Pilot erst im Kreisenalter. Alles habe ich jetzt nicht verstanden, Mr. Tabone. Nur, dass sich zum Zeitpunkt der Explosion niemand an Bord des Bootes befand. Experten sagen, der Anschlag könnte per Fernzündung erfolgt sein. Vielleicht haben aber auch die Einbauteile selbst die Explosion verursacht. Nachprüfenswert, ja. Was meinen Sie, Tabone? Die Stealth-Technologie zur Tarnung vor Radar ist mitsamt ihrer speziellen Oberflächenbeschichtung meines Wissens noch nie an Bootskörpern ausprobiert worden. Wir haben Flecken gefunden, die eventuell von der versuchten Anbringung einer solchen Schicht zeugen. Ein missglückter Versuch. Jemand informierte Fennec davon, dass Mr. Geißler aus dem Hotel ausgecheckt habe. Tabone fuhr uns schleunigst ins Polizeibüro. Von meinem Chef lag eine Mail vor. Ich solle gefälligst den Kollegen von Hagen kontaktieren. Die Adresse eines Hotels in Slima war genannt. Mich interessierten aber nur die Informationen über den Unternehmer Rose. Der hat in einigen Ländern ein undurchsichtiges Firmennetz hochgezogen. In Deutschland liefen Ermittlungen wegen Umgehung des Außenhandelsgesetzes. Die Firma Alpha in Paris hatte zurückgemeldet, es müsse sich um eine Verwechslung handeln. Das Foto zeige keinen Herrn Hoema, es handele sich vielmehr um Dr. Frank, einen ehemaligen Mitarbeiter des Pariser Forschungslabors. Man habe sich von Monsieur Frank vor geraumer Zeit getrennt, der im Übrigen aus Straßburg stamme, also weder Deutscher noch Österreicher sei. Ich zeigte Fennec und Tabone die Mails. Geißler alias Hoema? Auch noch alias Frank? Commissioner? Ich höre gerade, Mr. Geißler wurde auf der Fähre nach Gozo gesehen. Gozo, Miss Weiss, ist die kleinere der maltesischen Inseln. Übrigens, Dr. Rose hat ein Landhaus dort bei der St. Dimitri Church. Die Typen schnappen wir uns. Sie sind hier nicht zuständig, hochgeschätzte Miss Weiss. Ich spiele Ihre Urlaubsbekanntschaft. Spiele ich nicht? Wundern Sie sich nicht, wie klapprig unsere Autos wirken. Das ist nur äußerliche Tarnung. Die Wagen sind topfit, wenn's sein muss. Wer vom Hügel aus die einzige Straße beobachtet, hält uns für Dorfbewohner aus Arp oder Bebuba. Hinter der Kirche stiegen wir aus, 10 Mann in Zivil und ich. Das zerklüftete Gelände schützte uns. Wir kreisten das Landhaus ein bis an Fenster und Türen. Fennec schnaufte jämmerlich. Er gehörte nicht zu jenen Dicken, die behende sind. Bald setzte er sich auf einen Felsbrocken und wischte sich gemütvoll die Stirn. Tabone übernahm stillschweigend das Kommando. Versaut hast du das, Geißler. Die ganze Chose. Stimmt überhaupt nicht. Wir haben dir eine Menge Geld reingeschoben, Geißler. Und zwar dafür, dass du uns einen Prototyp vorstellst. Einen Radarresistenten. Ein Boot, Geißler, an dem wir die ganze Erfindung testen können. Und was machst du? Bockmist in Kairo und hier gleich wieder. Seit wann ballert unser Eins in der Gegend rum, Geißler? Mal halblang. Es ging so weiter und so weiter. Während andere in Ländern, gegen die Embargos bestehen, mit Giftgasanlagen und Zündern für Atomwaffen diskret ihr Geld verdienten, hatte Huema alias Geißler alias Frank unliebsames Aufsehen erregt. Der Hamburger Zeuge ging ja in Kairo hops. Das bringt doch keiner in einen Zusammenhang. Es war aber unnötig. Für mich nicht. Und für Aufsehen habt ihr gesorgt. Ihr wollt zu schnell zu viel und das funktioniert nicht. Unsummen sind verpulvert. Ich muss morgen in aller Herrgottsfrühe weg und brauche Geld. Okay, wie du willst. Nimm das Boot. Das Blaue. Keiner bewegt sich! Die Hände über den Kopf! Mit mehr Umsicht wäre das gut gegangen. Zwei Typen aber tauchten unvermutet aus dem Innenhof auf und zielten ihrerseits auf Tabone. Ein unangenehmes Patt. Auf mich achtete keiner. Huema kehrte mir den Rücken zu. Hinter ihm ging ich in die Küche. Dort stand Fennec, schnaufend, aber mit zwei Pistolen in den Händen. Auf seinen Wink trat ich einen Schritt beiseite und sah aus den Augenwinkeln, wie er auf die beiden Bewaffneten zielte, während ich mit der Bemerkung, die Bullen kommen, alle verwirrte. Es war absurd. Aber es wirkte. Das war's dann wohl. Die beiden Pistolenhelden lagen verletzt am Boden. Dr. Rose und Partner Wiesenhengst trugen nun Handschellen. Aus dem Dorf St. Laurenz wurde ein Arzt herbeitelefoniert. Nur Huema war weg. Er versucht, mit einem Boot abzuhauen. Wir sahen vom Hügel aus das Boot. Eine Tarnung hat es jedenfalls noch nicht. Es ist einfach blau. Huema schien vor dem Sonnenuntergang zu fliehen. Mit einem Mal explodierte das Boot. Erst auf der Rückfahrt kam der Weinkrampf, die Anspannung der ganzen Tage. Die Probezeit ist gut gelaufen, sagte ich mir und heulte. Fennec brachte mich in einen Pub und verordnete mir den ersten Schnaps seit Jahren. Es war Malteser Aquavit und ich hustete und schnappte nach Luft und wollte wissen, aus was die Malteser so etwas brauten. Malteser Aquavit ist eine dänische Erfindung. Die Malteser Bescherung. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Mit Liv Juliane Barin als Conny Weiß. Sowie Michael Rotschopf, Wolfgang Kondrus, Veit Schubert, Matthias Brenner, Nadja Schulz-Berlinghoff, Gunter Schoß, Götz Schulte, Gregor Schmidt-Branden, Till Kretschmer, Uwe Müller und Tilmar Kuhn. Ton Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Markus Mohr. Regie Stefan Dutt. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005.